Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Immer am 1. und am 3. Mittwoch des Monats begrüßt euch an dieser Stelle Markus, das bin ich von Radioaktiv Berlin. Und wir haben heute eine neue Sendung für euch vorbereitet. Heute in der Sendung. Inhaltlich haben wir wie so oft zwei Themenschwerpunkte in dieser Sendung. Zum einen geht es um Unterstützung mit Gefangenen. Zuerst um einen Hungerstreik des anarchistischen Gefangenen aus Griechenland namens Giannis Michailidis. Und dann haben wir Aktuelles über den afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Da hat es im vergangenen Monat einen Gerichtstermin in Philadelphia gegeben. Es sieht so aus, als ob Bewegung in den Fall kommt. Und dazu werdet ihr dann gleich etwas hören. Im zweiten Teil der Sendung haben wir einen Mitschnitt aus einer Veranstaltung, die vor einigen Wochen im Stadtteilladen Lunte in Neukölln stattfand. Und zwar geht es in diesem Vortrag um die aktuelle Inflation, es geht um Grundsicherung, es geht um Energiekosten und auch um das angekündigte Bürgergeld, was die jetzige Ampelregierung im kommenden Jahr verabschieden möchte. Es gibt erste Entwürfe und Papiere, die zirkulieren. Und zwei Leute vom BASTA haben sich das mal angeschaut und da einen Vortrag rübergehalten. Und was es da auf die ärmeren Menschen in dieser Gesellschaft zukommt oder vielleicht auf sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft zukommt, das hört ihr heute hier in der Sendung. Dazu ein klein wenig Radaumusik ausgesucht von mir. Viel Zeit haben wir heute nicht für Musik, aber ein bisschen erbauliche Klänge möchte ich euch trotzdem spielen. Los geht's. We'll be right back. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Τόσο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Bereits am 23. Mai startete der anarchistische Gefangene Giannis Michaelidis in Griechenland einen Hungerstreik, um gegen seine fortwährende Haft zu protestieren, die eigentlich nach dem Urteil, was er hatte, schon längst beendet hätte sein müssen. Der Hungerstreik spitzte sich zu, die Behörden verweigerten lange irgendein Reagieren darauf und im Laufe der darauf folgenden Wochen gab es immer mehr Aktivitäten, nicht nur in Griechenland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Auch hier in Berlin hat es verschiedene Proteste gegeben und auch wenn es unklar ist, wie der Verlauf des Hungerstreiks sein wird, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, denn ich produziere diesen Beitrag vor, so finde ich es doch hörenswert, was der Gefangene selbst zu sagen hat, warum er in diesen Hungerstreik tritt. Und habe deswegen am 24. Juni am Cottbusser Tor bei einer Kundgebung seine Hungerstreikerklärung in deutscher Übersetzung aufgenommen. Und die sagt viel aus über die Verhältnisse, in denen wir leben und die Verhältnisse, in denen wir leben könnten. Hier der Beitrag von Giannis Michaelidis. Seit 11 Jahren erlebe ich die Rache des Staates gegenüber meiner Entscheidung, die mit meinen Werten und Vorstellungen übereinstimmen, der steinige Weg, von dem ich hier durch ein paar eklatante Racheakten gegen mich erzählen möchte, begann im fernen Jahr 2011, als gegen mich ein Haftbefehl wegen Beteiligung an der Gruppe Verschwörung der Feuerzellen, für den ich letztendlich freigesprochen wurde, da ich mit der gegen mich vorgebrachten Anklage in keiner Weise in Verbindung stand. Es geht um die Beschuldigung einer solidarischen Beziehung zu gesuchten Anarchisten, die mich bei ihrer Verhaftung an ihre Stelle gebracht hat. Nach 2 Jahren Verfolgung gehe auch ich durch die schweren Türen des Gefängnisses, da ich aufgrund eines Haftbefehls für 1 Jahrzehnt inhaftiert war, was zu bestimmten Entscheidungen und daraus resultierenden Fehlern geführt hat. Die Gefährten, die wir bei dem Banküberfall in Leventos Kozani verhaftet wurden, wurden von der Polizei gefoltert, was üblich ist, und dann veröffentlichte das Ministerium für zivile Ordnung die Fotos unserer geschwollenen Gesichter, was die Reaktion der Öffentlichkeit hervorrief. Selbstverständlich wurde kein Polizeibeamter von der blinden griechischen Justiz dafür angeklagt. Nach 1,5 Jahren, als sich die 18-monatige Haftdauer dem Ende zuneigte, fand ich mich mit einem weiteren Untersuchungshaftbefehl über die Aktivitäten der CCR konfrontiert, mit einer Prozessakte, die meinen Namen als Beteiligten an Handlungen enthielt, mit denen ich nicht in Verbindung stand, ohne ein einziges Beweisstück oder eine Zeugenaussage. Da die schmutzige Arbeit bereits erledigt war und ich in dem Fall des Bankraubs bereits verurteilt worden war, wurde ich schließlich freigesprochen. Diese besondere Strategie der mehrfachen Untersuchungshaft ohne Beweise und der Zerlegung von zusammenhängenden Fällen war das Mittel, mit dem der Staat sicherstellte, dass anarchistische Gefangene auch nach Ablauf der maximalen 18-monatigen Untersuchungshaft ohne Prozess in Haft blieben, während die faschistischen Mörder nach Ablauf der gleichen Frist ihre Freiheit genossen. Des Weiteren wurde ich von einer blinden Justiz wegen versuchten Totschlags gegen einen Polizeibeamten verurteilt, obwohl ich zum Zeitpunkt des Vorfalls unbewaffnet war. Weil ich laut Anklageschrift versucht habe, ihn mittels des Polizeiautos zu ermorden, das ich mir geschnappt hatte, um der Verhaftung zu entgehen. Auf einem Höhepunkt richterlicher Willkür werde ich zu weiteren 11 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen des Besitzes von Patronen, die im Haus des Gefährten Dimitris Politis gefunden wurden und die er als seine deklariert hat. Das geschah mit der unvorstellbaren Begründung, dass wir sie alle zusammen besäßen, sodass jeder für sich alleine individuellen Terrorismus begehen sollte. Für die Geschichtsschreibung bleibt dieser Fall und die hohen Strafen, die er nach sich zog, bis heute die einzige Anwendung des Gesetzes über den individuellen Terrorismus in den griechischen Gerichten. Die Tatsache, dass diese beispiellose Lächerlichkeit auch noch vom obersten Gerichtshof gebilligt wurde, zeigt, wie sehr die unabhängige Justiz mit Partei- und Regierungssteuerung verflochten ist und wie üblich es geworden ist, Fälle mittels rechtlicher Schlupflöcher zu beurteilen. Lasst uns auch ein paar Worte über die heilige Prozedur zum Recht auf Bildung im Kontext des Strafvollzugs verlieren. Nach dem Hungerstreik des Genossen Nikos Romanos, an dem ich die Ehre hatte, aus Solidarität teilzunehmen, mir das Recht auf Ausgangserlaubnis zu Bildungszwecken für alle Gefangenen unabhängig von ihrem Status gewonnen. So schaffte ich es, nach vielen langen Verzögerungen und nach 5 Jahren in Haft, Kurse an der Landwirtschaftlichen Universität von Athen für 1,5 Jahre zu besuchen. Mit 6,5 Jahren und nachdem ich bereits im Landwirtschaftsgefängnis war und von dort schon viele bildungsbezogene Ausgangserlaubnisse erhalten hatte, beschließt die Staatsanwältin von Tirins, dass meine Uni zu weit weg ist und streicht mir deshalb jede Ausgangsmöglichkeit. Sie betrügen mich, dass sie mir die Ausgangserlaubnis erteilen, um an den Prüfungen teilzunehmen, was auch nicht geschieht. Dann wird mir mitgeteilt, dass sie mir sogar auch die rechtliche Ausgangserlaubnis streichen. Wieder mit einem rechtlichen Schlupfloch, was meine Rückkehr in die geschlossene Haftanstalt unter Verlust der lebenswichtigen Löhne bedeutete. Und ich habe mich wieder in die Flucht getrieben. Nachdem ich erneut verhaftet werde und meine bildungsbezogene Überweisung an Korydallos gemäß den Bestimmungen ihrer Gesetze beantrage, beschließt das Zentrale Komitee zum Transfer von Gefangenen, da es meine Anträge nicht ablehnen darf, nicht zu antworten. Auch wenn es gesetzlich verpflichtet ist, innerhalb von 40 Tagen zu antworten. Ich warte immer noch, obwohl ich alle meine Kurse unter den widrigen Bedingungen des Gefängnisses bestanden habe. Am 29. Dezember 2021, nach Verbüßung von 3/5 meiner 20-jährigen Haftstrafe und 2/5 der Strafe für meine Flucht, insgesamt 8 Jahre und 3 Monate tatsächliche Haftzeit, werde ich vom Gefängnissekretariat, wie vorgesehen, dazu aufgefordert, den Antrag auf unbedingte Entlassung zu unterzeichnen. In der letzten Meile wurde ich auch mit der üblichen Taktik des Strafvollzugsmechanismus zur Rache an widerspenstigen Gefangenen konfrontiert, nämlich der Verweigerung der Bewährung trotz der vorhandenen Voraussetzung des erfolgreichen Besuchs der Kurse meiner Uni, obwohl sie mich daran hindern, das Studium abzuschließen. Und der Tatsache, dass ich bereits einen Arbeitsplatz gefunden habe. Schon wieder mit einem rechtlichen Schlupfloch, diesmal mit dem Argument der potenziellen Gefährlichkeit, als präventive Maßnahme. Da noch nicht genügend Zeit vergangen sei, um mich zu bekehren und zu gesinnen, ein offensichtlicher Unsinn, an den Sie nicht einmal selbst glauben, den Sie nur prozedural reproduzieren und dadurch das Leben von so vielen Gefangenen verstümmeln. Natürlich für Menschen, die eine wirkliche Rückfallgefahr zeigen, wie zum Beispiel Vergewaltiger, wird dieses Argument nicht verwendet, denn als kriecherisch winselnde Subjekte, die sie sind, kooperieren sie einwandfrei mit der Repression des Strafvollzugs und kommen in den Genuss vorzeitiger Entlassung und Bewährung. Gefährliche Menschen werden in der Regel diejenigen genannt, die sich in Würde für die Flucht entschieden haben, die vom Gesetz nicht hart bestraft werden soll, weil der Gesetzgeber anerkennt, dass es für jeden Menschen normal ist, seine Freiheit zu beanspruchen. Aus diesem Grund begnügen sich die Funktionäre des Systems nicht damit, das Gesetz anzuwenden, sondern erweitern seine Auslegung. Das rechtliche Schlupfloch ist die Regel in der Funktionsweise des Systems. Die Richter, die es anwenden, wurden wahrscheinlich auf der Weise zu parteipolitischen Nachzügler ernannt, indem sie ihre Karrieren auf dem Rücken von armen Gefangenen aufbauten, die sie mit großer Leichtigkeit hinter Gitter schicken und ihnen Haftjahre wie Nüsse zum Naschen verteilen, während riesige Geldsummen durch Großanwälte fließen, damit die Habenden freigelassen werden oder gar nicht erst ins Gefängnis kommen. Das Gleiche gilt für ihre eigenen Kinder, wofür die rechtlichen Schlupflöcher geöffnet werden, damit sie rausschlüpfen können. Wie der Polizist und Mörder des Genossen Alexandros Grigoropoulos Kokoneas, wofür sich die Justizmafia beeilte, ihn vorzeitig freizulassen, was eine breite Reaktion hervorrief, die zu seiner Wiederinhaftierung führte. Wie die Polizisten, die Nikos Sambanis in Piramak kaltblütig ermordet haben. Wie die Gefängnisbeamten, die Ile Carelli zu Tode gefoltert haben und freigesprochen wurden. Wie Frau Flakaki, die in den Nerga Millionenskandal verwickelt war und obwohl sie der Haushalt geflohen war, indem sie ihr Armband durchtrennte, kaum im Gefängnis saß und sofortige Bewährung ihrer Strafe erhielt. Wie Fotiotis, der sich beim Justizministerium eingeschleimt hatte, um nach 6 Monaten freigelassen zu werden, aber dann öffnete sich das rechtliche Schlupfloch für seine erneute Verhaftung, sobald er die schmutzige Wäsche der Regierung ans Licht brachte. Evangelis Marinakis, der von den Ermittlungen wegen 3 Tonnen Heroin freigesprochen wurde, mit der Begründung, dass ein prominenter Geschäftsmann wie er nicht mit so etwas in Verbindung gebracht werden kann. Dieses Beispiel, obwohl ich nicht in der Lage bin, über seine Schuld oder Unschuld zu wissen und diese mich nicht interessiert, ist von besonderer Bedeutung, weil es den Klassencharakter des Justizsystems ganz klarstellt. Wenn dagegen ein Konsument wegen des Besitzes einer geringen Menge von Drogen festgenommen wird, während er mit mindestens drei Personen unterwegs war, wird er mit dem rechtlichen Schlupfloch der kriminellen Vereinigung verurteilt. Die Beispiele erfordern ein ganzes Buch, keine Ahnung wie viele Bände. Also gehe ich weiter zum Wesentlichen dieses Schreibens. Nach 8,5 Jahren im Gefängnis und all diesen willkürlichen Maßnahmen gegen mich, habe ich beschlossen, mein 11-jähriges Leiden zu beenden, indem ich ein Bollwerk aufsetze gegen die Praktik der Präventivhaft, nämlich der zusätzlichen Strafe wegen Flucht, die durch rechtliche Schlupflöcher entsteht. Nach weiteren 5 Monaten Präventivhaft beginne ich einen Hungerstreik um meine Freilassung. Ich habe vor, diese Entscheidung aus der tiefen Motivation der ersehnten Freiheit heraus mit der gleichen Konsequenz zu unterstützen, mit der ich meine bisherigen Entscheidungen unterstützt habe und für die ich nun gerecht werde. Mein tiefster Wunsch ist, dass dieser Hungerstreik ein weiterer Auslöser für die Wiederbelebung des allgemeinen Kampfes gegen das Kapital und die Staaten wird. Gegen das kapitalistische System, das die Hälfte des Reichtums der Erde in eine Elite von 1% konzentriert, während der Rest rasch verarmt, das Leben der Seelen, nicht nur unserer Spezies, unter den qualvollen Bedingungen der industriellen Produktion versklavt. Gegen die Unternehmen, die bei der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen miteinander konkurrieren und die natürliche Welt ausrauben, während sie den Planeten an die Randbedingungen des Klimawandels treiben, während sie das größte Artensterben seit Millionen von Jahren verursachen. Gegen den staatlichen Aufbau der Gesellschaft, der von seinen linken und rechten Verwaltern als notwendig dargestellt wird, der mit seiner zentralisierten Sozialstruktur die allgemeine Versklavung durchsetzt und die Rentabilität der Unternehmen und des Kapitals sichert. Gegen die Staaten West und Ost, deren Monopol der legalen Gewalt ganze Bevölkerungen ausrottet, entweder mit hochmodernen Massenvernichtungswaffen oder mit der Instrumentalisierung des Aushungerns durch Zerstörung der Infrastruktur, wie in einer Reihe von rezenten Konflikten in Palästina und im Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Jemen, Ukraine. Gegen die transnationalen Allianzen, die die Erde zu einem Pulverfass nuklearer Sprengköpfe umwandelten und drohen, sie wortwörtlich in die Luft zu jagen, was beweist, dass die Staaten die wahren Terroristen sind. Mit dem Generalangriff von Staat und Kapital auf alles Lebendige, einschließlich unserer Spezies, ist es so notwendig und zeitgemäß wie eh und je, unseren Widerstand zu organisieren und zu mobilisieren, indem wir jede Form der hierarchischen Organisierung ablehnen, in den Kampf anfällig für Manipulationen macht, die entweder zur Reproduktion des Systems oder zur Eingliederung in das System führt. Die Schärfung und Vereinheitlichung der einzelnen Aspekte des Kampfes gegen die Staatsapparate durch dezentralisierte Netzwerke von Ökogemeinschaften und Gemeinschaften des Kampfes ist das grundlegende Instrument der Radikalisierung in Richtung der Schwächung der Abhängigkeit der Menschen vom kapitalistischen Industriesystem, das die Erde zerstört und unser eigenes Überleben bedroht. Deshalb nehme ich in einer so kritischen Zeit den Kampf, den ich für meine Freiheit führe, auch als einen verzweifelten Versuch wahr, mich an dem größeren Kampf zu beteiligen, von dem ich meine lange Gefangenschaft abgeschnitten habe. Daher glaube ich nicht, dass ich einen Anspruch auf Exklusivität in den Bewegungsberichten haben darf, sondern muss ich die Wiederaufnahme des Kampfes für die Befreiung der gefangenen Anarchisten und die Ideen, die sie in Konflikt mit dem System brachten und zu ihrer Inhaftierung führten, hervorheben. Denn ich suche niemandes Interesse als Opfer staatlicher Repression, sondern als aktives, soziales und politisches Subjekt, das ist mein Zustand des Gefangenseins als Teil des Angriffs von Staat und Kapital auf diejenigen, die sich bewusst dagegen stellen, betrachte. Stattdessen rufe ich auf eine Beziehung der revolutionären Solidarität auf, der Grundlage gemeinsamer Prinzipien und eines gemeinsamen Kampfes, der die Wut koordiniert, die unterschiedliche Menschen und unter unterschiedlichen Bedingungen empfinden, die aber die gleichen Ursachen hat. Und schließlich, weil ich weiß, dass dieser Streik sehr wohl der letzte Abschnitt meiner Reise sein kann, möchte ich ihm genau diese Dimension geben, die mich als Ganzes entspricht. Der Kampf für die Freiheit des einen ist der Kampf für die Freiheit aller. Bis zur Zerstörung des letzten Käfigs. Yannis Michailidis. Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Ihr hörtet einen Beitrag in deutscher Übersetzung vorgetragen auf einer Kundgebung in Solidarität mit dem anarchistischen Gefangenen Giannis Michailidis, der über 12 Jahre in Griechenland in Haft verbracht hat und obwohl er freigelassen werden soll, seit letztem Jahr immer noch in Haft gehalten wird. Und diese Kundgebung fand statt am 24. Juni 2022 in Berlin in Kreuzberg am Kottbusser Tor. Für weitere Informationen schaut einfach mal auf Kontrapolis oder de.indimedia.org, dort werdet ihr sicher auch aktuelle Hinweise zum weiteren Verlauf seines Kampfes finden. Αναστρέφεσαι την ακαδημία και την ελίτ, την οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική. Να έχει ζωή μέσω όρο 80 παρά. Να μην χρειαστεί να στηθεί στην ουρά. Να σου πάνε όλα πρίμα. Sure, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Wir berichten hier an dieser Sendung bereits seit 2007, wenn ich mich richtig erinnere, über den afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal, der seit Ewigkeiten, nämlich seit über 40 Jahren inzwischen, in Haft sitzt, in einem Fall politischer Repression sondergleichen. Und es gibt jetzt einige aktuelle Entwicklungen. In einem Legal Update kurz vor dem Gerichtstermin, der am 29. Juni, also vor kurzem, stattfand, wurde der weitere mögliche Verlauf in Mumias Wiederaufnahmeverfahren klar. Es wird in Zukunft entweder ein Verfahren mit neuer Beweisaufnahme oder eine gerichtliche Auseinandersetzung aufgrund der Aktenlage geben. So oder so wird es dabei unter anderem um die mögliche Bestechung des Belastungszeugen Robert Schobert von 1982 und den Rassismus bei der Juryauswahl durch den damaligen Staatsanwalt McGill sowie dessen begünstigende Einflussnahme auf andere Verfahren einer weiteren Belastungszeugen namens Cynthia White gehen. Vor wenigen Tagen, am 29. Juni 2022, fand in diesem Zusammenhang nun ein weiterer Gerichtstermin in Philadelphia statt. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Eingaben allerdings erst am Vorabend eingereicht, sodass diese während der Verhandlung am Morgen nicht einmal der Richterin vorlagen. Auch Mumias Verteidigung hatte so keine Zeit, sich mit den Gegenmeinungen der Anklagebehörde auseinanderzusetzen, also wurde der Termin erneut vertagt, diesmal auf Mittwoch, den 19. Oktober 2022. Eine genaue Analyse der Strategie der Staatsanwaltschaft folgt demnächst auf der Webseite des bundesweiten Free-Mumia-Netzwerkes. Die heißt freiheit-für-mumia.de. Und Unterstützerinnen und Unterstützer von Mumia Abu-Jamal demonstriert nach dem Besuch der Verhandlung vor dem Gericht in Philadelphia für seine Freiheit. Also ihr hört, ich habe gerade hier zitiert aus einem Rundbrief, der vor kurzem von Free-Mumia Berlin verschickt wurde, dass da Bewegung in dem Fall ist und zumindest, das hatten wir in früheren Interviews hier auch mit dem Michael Schiffmann aus Heidelberg, der ja sehr viel Unterstützungsarbeit für Mumia Abu-Jamal macht, da ist ein wenig Licht am Ende des Tunnels, auch wenn das natürlich noch lange nicht erreicht ist. Und wie das immer so in politischen Verfahren ist und in politischer Repression, passiert nichts, außer es gibt Druck. Und deswegen wird dieses Verfahren auch begleitet von Protesten. Und zwar, das ist jetzt ein Zufall, dass das fast zeitgleich ist, denn Mumias ursprüngliche Verurteilung, die jetzt bereits 40 Jahre zurück, also die fand am 3. Juli 82 statt, vor wenigen Tagen. Und da kam es zu zahlreichen Protesten, Aktionen unter dem Banner 40 Cities for Mumia, also 40 Städte für Mumia, wegen der 40 Jahre, die seine Verurteilung jetzt schon her ist. Es gab Demos, Infoveranstaltungen, Banner-Drops, verschiedenste Aktivitäten in verschiedensten Ländern. Hier in Deutschland gab es Veranstaltungen, also eine Kundgebung vor dem US-Generalkonsulat in Frankfurt und eine Infoveranstaltung in Münster. Und auch hier und da sind Leute mit Bannern vor die US-Botschaft gegangen, zum Beispiel in Berlin. Das alles wahrscheinlich bald nachlesbar auf den Webseiten von Free Mumia Berlin. Das ist mumia-hörbuch.de oder eben, wie gesagt, dem bundesweiten Free Mumia Netzwerk. Deren Webseite ist freiheit-für-mumia.de. It's another endless night, I ride across the door. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zu hören auf der 88,4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam und Umgebung. Und jetzt, nach einer kurzen Umstöpselei, geht es weiter mit einem weiteren Beitrag zur sozialen Lage in diesem Land. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Als in den Nullerjahren die damals regierenden Grünen und die Sozialdemokraten den großen Axthieb auf den Sozialstaat ausführten, wurde das allgemein unter dem Begriff Hartz IV zusammengefasst. Gängelung, Kürzung, Sanktionierung, mehr oder weniger Leute zwingen, in bescheuerte, schlecht bezahlte und miesen Verhältnissen zu arbeiten und sie ansonsten mit so wenig Almosen über Wasser zu halten, dass es zum Leben nicht reicht und zum Sterben etwas zu viel ist. Jedenfalls will die SPD und wahrscheinlich auch die Grünen inzwischen weg von diesem Image. Sie haben großspurig angekündigt, dass sie in dieser Legislatur vermutlich Anfang nächsten Jahres oder im Frühjahr einen Gesetzesentwurf für ein Bürgergeld vorlegen werden. Das zielt oberflächlich wohl darauf ab, der jetzt in einer Wirtschaftskrise abstürzenden Mittelklasse zu suggerieren, wir kümmern uns um euch und wir schicken euch nicht in das Hartz-IV-Regiment, was wir den Armen aufgezwungen haben. Mag sicherlich ein guter Image-Gedanke der SPD gewesen sein oder auch der Grünen. Die Frage ist nur, was passiert da wirklich? Es gibt ja schon verschiedene Entwürfe, die kursieren und verschiedene Ausschüsse und Papiere, die vorliegen. Und zwei Leute haben sich mal die Mühe gemacht, im Juni sich das genauer anzugucken und einer interessierten Öffentlichkeit zu erzählen. Eine kleine Veranstaltung dazu fand statt im Stadtteil Lunte, am 20. Juni war das konkret. Und ich war mit dem Mikrofon dabei. Und hab mir mal angeschaut, was die da alles gefunden haben zu den Ideen der Grundsicherung, der Inflation, der Energiekosten und des geplanten Bürgergeldes. Der Input war von der Gruppe Basta, die ja auch eine Arbeitsrechtsberatung oder Sozialberatung in der Stadtteilladen Lunte in Neukölln durchführen, jeden Dienstag ab 18 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Ich hoffe, das stimmt. Ihr hört im Folgenden mal so circa 20 Minuten aus dieser Veranstaltung, denn da ist einiges, was auf uns zukommt. Einerseits klingt es im Vergleich zum jetzigen Hartz-IV-Regime erleichternd. Andererseits wird dort die Pathologisierung der Armut und der Langzeitarbeitslosigkeit vorangetrieben und viele andere Gängeleien. Und vor allen Dingen wird viel ausgesourced an private Unternehmen, die dann von Tür zu Tür laufen werden, um den Leuten das Leben schwer zu machen. Aber ich will dem Ganzen nicht vorweggreifen. Hört selbst. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Inflation, Energiekosten und ein Bürgergeld in Planung. Seit Herbst letzten Jahres explodiert die Inflationsrate in Deutschland. Ich hatte mal noch so ein paar Zahlen rausgesucht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Also Heizöl ist um 94,8% teurer geworden im Gegensatz zum letzten Jahr. Erdgas um 95% teurer geworden. Butter als ein Beispiel ist um 47% teurer geworden. Strom nur um 33%. Fleisch- und Wurstwaren um 23,5%. Brot- und Getreideerzeugnisse um 18,9% und der frische Lebensmittel um sage und schreibe, also sowas wie Erdbeeren kosten 70,8% mehr als letztes Jahr. Dagegen hat dann die Bundesregierung sogenannte Entlastungspakete verabschiedet. In dem ersten Paket, was im Frühjahr verabschiedet worden ist, wurde die EEG-Umlage auf den Strompreis ausgesetzt, damit halt die Strompreise nicht mehr so schnell steigen. Das hat schon dazu geführt, dass sich die Strompreiserhöhungen verlangsamt haben. Aber insgesamt wieder jetzt mit Ende des Jahres sind die Strompreise auch wieder am Steigen. Dann gab es halt für Leute, die Wohngeld beziehen, die sollten einen Heizkostenzuschuss von 135 Euro bekommen. Der sollte im Juni eigentlich ausgezahlt werden mit dem Wohngeld. Ich kenne keinen Wohngeldbezieher, der das im Juni gekriegt hat. Wo das Geld abgeblieben ist, das habe ich leider nirgendwo gefunden. Achso, 100 Euro gab es für Leute, die Grundsicherung oder Sozialleistungen bekommen im ersten Paket. Im zweiten Paket gab es dann nochmal 200 Euro jetzt für Juli. Aber das, was da ausgezahlt wird oder was da an Leistungen erbracht wird, steht in keinem Verhältnis zu den realen Preissteigerungen, die die Leute bezahlen müssen, gerade wie Leute, die Sozialhilfebezug sind, Grundsicherung bekommen, Asylbewerberleistungsgesetz oder auch in den unteren Lohngruppen. Da kann man schon sagen, dass da Leute wirklich schon mehr als nur am Hungertuch nagen. Das ist halt so, dass einige Leute schlicht und einfach schon sowas wie Ende des Monats also nicht mehr ausreichend Geld haben, damit es noch was zu essen auf den Tisch gibt. Die Tafeln sind auch kein ausreichender Ersatz mehr. Viele Tafeln haben ihre Listen geschlossen, das heißt, sie nehmen keine Leute mehr auf. Was auch daran liegt, dass die Tafeln zwar mehr Nachfrage haben, aber auch weniger Sachen bekommen, die sie dann an die Leute verteilen können. Darf ich vielleicht mal ergänzen an der Stelle? Mir ist aufgefallen, ich habe mal geguckt, wie viel es gibt. Diese Tafeln sind trotzdem in der Anzahl gestiegen und auch die Ausgabestellen, merkwürdigerweise, bis 2021. Also, ne, aber das, was du sagst, stimmt ja trotzdem, ne? Also, das ist ja jetzt deswegen nicht hinfällig geworden. Ja, für dieses Jahr, also wenn man sich dieses Jahr neu bewerben will, hat man schlechte Karten, ja, und einfach. Ja. Dagegen gibt es irgendwie ein 100-Milliarden-Programm für die deutsche Industrie. Form von Sonderkredite durch die KfW, Bürgschaften oder auch direkte Zuschüsse bzw. Eigenkapitalspritzen, damit die Unternehmen halt über die Runden kommen. Und das steht halt alles im keinem Verhältnis zu dem, was halt die Leute real irgendwie eigentlich brauchen würden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat irgendwie gefordert, dass Grundsicherung und die Sozialgesetze sofort um 100 Euro erhöht werden sollen, um halt irgendwie zumindest einen Teil der gestiegenen Kosten abdecken zu können. Auch damit ist, weil die Grundsicherung ja auch die letzten Jahre immer schön gerechnet wurde, gibt es eigentlich irgendwie eine Differenz zu dem realen Betrag von 250 Euro. Eigentlich müssten die, wenn man wieder eine existenzsichernde Höhe festlegen würde, müsste eigentlich der Satz, der jetzt gezahlt wird, um 250 Euro erhöht werden. Das ist irgendwie, glaube ich, ziemlich illusorisch bei den momentanen politischen Zusammensetzungen da. Das wird halt, glaube ich, nicht dazu kommen. Es gibt zwar dann ein vielversprechendes neues Projekt, was dann Bürgergeld heißt und was diese elende Hartz IV ersetzen soll und alles besser macht. Also noch ein wichtiger Punkt war, dass die mit dem Entlastungspaket auch es ein Moratorium gab für die Sanktionen, allerdings nur für Sanktionen über 10%. Alle anderen, also die Leute, diese Meldeversäumnisse oder so, diese 10%, die werden jetzt weiter verhängt. Und das alles, dieses Moratorium gilt halt irgendwie bis zum nächsten Jahr, wenn dann endlich dieses neue tolle Bürgergeld kommt. Und dazu kannst du uns ja was sagen. Ja, sag jetzt was zum Bürgergeld. Also ich hoffe, meine Stimme ist laut genug, dass ihr sagt Bescheid, ja? Genau, die Bundesregierung hat jetzt angekündigt, oder die neue Koalition, dass es eine Kindergrundsicherung geben soll und das Bürgergeld. Die Kindergrundsicherung kann man sehen, die fehlt eigentlich schon im Haushaltsplan, also die wird nicht kommen. Es ist ein bisschen unbemerkt, aber man merkt auch ein bisschen, dass das Gespräch um die Kindergrundsicherung abgeflaut ist. Kindergrundsicherung ging es eigentlich darum, dass gab ja mal diesen Spruch in der Erwerbslosenbewegung, arme Kinder, arme Eltern, dass die Kinderarmut zumindest gemildert werden sollte und deshalb diese Kindergrundsicherung unabhängig von dem Einkommen, ob es jetzt über Hartz IV ist oder woanders her, sein soll für die Kinder. Das wird nicht kommen. Das wird im Hartz IV, das Bürgergeld soll Mitte des nächsten Jahres kommen und Sanktionen bleiben bestehen, auch mit der Option auf 100%, wenn man sich dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht anguckt, dann ist diese Option auch noch immer mit drin. In diesen Fällen sollen die Wohnkosten direkt an den Eigentümer gezahlt werden. Das ist ja sowieso schon häufiger Praxis. Also auch nichts Unbekanntes, die wird dann nur ausgeweitet. Es wird keine Lösung zur Wohnkostenlücke geben. Also die Leute, die jetzt schon über dem Satz liegen und aus dem Regelsatz zahlen müssen, dafür ist irgendwie nichts angeplant, also keine Abmilderung geplant. Das heißt, die Leute, die jetzt schon drüber liegen und aus dem Regelsatz Wohnkosten zahlen, die werden auch weiterhin zahlen. Es ist so geregelt, der Bund zahlt einen Teil der Wohnkosten und ein anderer Teil zahlen die jeweiligen Kommunen. Und es gelten länderspezifische Beteiligungsquoten. Die Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung regelt, was an BOT und Wohnkosten vom Bund an das Land ausgezahlt wird. Das heißt, irgendwie, es wird am Jahresbeginn festgelegt, wie viel Miete wahrscheinlich ausgegeben wird und wie die Beteiligung des Bundes aussieht an den Kosten. Und am Ende des Jahres wird nochmal abgerechnet. Das waren für Berlin ungefähr 42%, die der Bund übernommen hat, und den Rest hat die Kommune übernommen. Das heißt, die Kommunen haben immer ein Interesse daran, dass die Wohnkosten pauschaliert werden. Das ist ja auch immer mal wieder in der Debatte gewesen. Und es klingt im neuen Bürgergeld auch so an, als wenn das kommen könnte. Ich habe mal die Aufgabe, der Jobcenter hat die Landesarbeitsgemeinschaft der Jobcenter folgendermaßen beschrieben. Jobcenter leisten einen Beitrag zum sozialen Frieden, zur Arbeitsmarktintegration und können ein noch zukunftsträchtigeres Modell für soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt sein. Die Instrumente im SGB II vernachlässigen neue Entwicklungen. Sie setzen auf kurzfristige Arbeitsmarkterfolge. Das SGB II muss noch praxistauglicher gestaltet werden. Dafür werde nicht zwingend mehr Personal gebraucht. Regelungen, die dauerhaft zu einer Erhöhung des Leistungsanspruchs führen, sollen vermieden werden. Das ist das, was mit dem Bürgergeld auch eingehalten wird. Was bisher bekannt ist über das Bürgergeld. Wir gebären in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezuges die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der Wohnungen. Das ist quasi das, was im Sozialschutzpaket jetzt in der Corona-Zeit drin war. Das soll also quasi übernommen werden für die Zukunft. Dass die Leute, die nach einem Jahr Arbeitslosengeld I oder ohne Bezug von Arbeitslosengeld I in Hartz IV rutschen, dass das Vermögen anders geprüft wird, diese 60.000 Euro, die pro Person an Vermögen da sein darf und die Mietkosten erstmal vollständig übernommen werden, bevor abgesenkt wird. Dann ist geplant, die Entwicklung der horizontalen Einkommensverteilung hin zu einer vertikalen Einkommensverteilung. Durch diese Anrechnung würde die Anzahl der Leistungsberechtigten sinken, verbunden mit dem Wegfall von Prüfungen bei Ortsabwesenheit und Sanktionen. Der diesen Bedarf übersteigende Einkommensanteil der Person, die in der Bedarfsgemeinschaft lebt, aber rausgenommen wird aus der Bedarfsgemeinschaft, die also nicht mehr behandelt wird von den Jobcenter-Mitarbeitern, wird aber dennoch auf die Mitglieder der BG angerechnet. Aber das heißt, diese Person wird nicht mehr mit Maßnahmen oder sonst wie belangt. Die Anrechnung von Schüler- und Studentenjobs an Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II sowie Pflege- und Heimkinder sollen entfallen. Das ist beide Punkte, also das, was ich vorher genannt habe, und das ist eine Arbeitserleichterung für die Jobcenter-Mitarbeiter. Bei Auszubildenden erhöhen wir den Freibetrag. Das ist eine Schlechterstellung dann der Auszubildenden. Die Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von 50 Euro soll eventuell eingeführt werden. Der Vorschlag entlastet ebenso Jobcenter-Mitarbeiter. Dem Koalitionsvertrag sind in Bezug auf das SGB XII keinerlei Änderungen zu entnehmen. Angedeutet wird lediglich ein höherer Zuverdienst bei vorzeitiger Altersrente. Das bedeutet eine Ungleichbehandlung Älterer im SGB XII nach Kapitel 3 Hilfe zum Lebensunterhalt bei vorübergehender Erwerbsminderung und SGB XII Kapitel 4 Grundsicherung im Alter und dauerhafter voller Erwerbsminderung. Das, was die Jobcenter bundesweit gerne gehabt hätten, die hätten gerne entscheiden können, ob sie Leute in Rente schicken oder nicht. Das hat immer die Rentenversicherung, also das ist immer, ging bisher nicht. Und das, die Bundesregierung will auch dabei bleiben, dass nur der Rentenversicherungsträger also Leute in Rente schicken kann. Das hätten die Jobcenter gerne an sich gezogen, diesen Punkt. Aber das ist bis jetzt zumindest nicht durchgekommen. Es ist explizit in dem Vertrag steht drin, dass sie das beibehalten wollen und nicht ändern. Im Koalitionsvertrag steht, es sollen die Zuverdienstmöglichkeiten verbessert werden. Aus Sicht der LAG, der Landesarbeitsgemeinschaft der Jobcenter Nordrhein-Westfalen, erscheint ein Betrag von 30% angemessen an Freibetrag für Erwachsene, erwerbstätige Hartz-IV-Berechtigte. Wie das dann genau aussehen wird, ist noch unklar. Also das ist ja nur ein Entwurf, ne? Es sollen auch die verschärften Sanktionen für die Gruppe der unter 25-Jährigen entfallen. Das heißt irgendwie das, was auch in dem Urteil stand von 2019. Das sollen also die Miete und die Mietzahlung und die Krankenversicherungskosten sollen nicht mehr fallen. Aber ihnen sollen, machen wir im Sanktionsfall ein Coaching-Angebot in Abstimmung mit der örtlichen Jugendhilfe. Im Koalitionsvertrag steht weiter, um die Erstattung der Kosten der Unterkunft transparenter und rechtssicherer auszugestalten, schaffen wir einen verbesserten gesetzlichen Rahmen für die Anwendung der kommunalen Angemessenheitsgrenzen und stellen sicher, dass diese jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dies erleichtert den Kommunen, die Kosten der Unterkunft und Heizung als regionalspezifische Pauschale auszuzahlen. Also es ist ja nicht nur in Berlin so, sondern in vielen Kommunen oder Ländern so, dass die Verordnung zum Wohnen, wie es hier in Berlin heißt, AV Wohnen, dass die immer wieder von Gerichten gekippt worden, also nicht standgehalten haben. Und auch da ist ja schon länger die Rede davon, dass es angenehm oder bequem wäre, also leichter wäre für die Jobcenter-Mitarbeiter, die KDU zu pauschalieren. Wäre für uns ja auch scheiße, ne? Dann, die Angebote und Maßnahmen werden im Rahmen einer Teilhabevereinbarung, die die Eingliederungsvereinbarung ersetzt, mit den Bürgergeldbeziehenden gemeinsam vereinbart, in einfacher Sprache formuliert und gegebenenfalls angepasst. Also das neue Ding heißt halt Teilhabevereinbarung. Und wer die Eingliederungsvereinbarung der letzten 3-4 Jahre gesehen hat, der hat ja lesen können, dass die sich so liest, als hätten wir die selber geschrieben und nur die Jobcenter müssten die jetzt noch unterschreiben. Weil da immer ich tue das, ich tue jenes, ich verpflichte mich das zu tun und so weiter. Also wir haben ja die Sprache so geändert, als wenn ich den Vertrag aufsetze und der andere das nur noch mit unterschreibt. Also die Selbsteinspeisung. Dann gibt es diese arbeitsmarktpolitischen Instrumente. Das sind diese Paragraphen 16 bis 16g im SGB II, die bis zum Lohnkostenzuschuss bis zu 100% für Firmen sind. Da sind allerdings die Mittel von 2005 von 9,6 Milliarden auf 2020 auf 4,9 Milliarden gesunken. Das LAG NRW schreibt nochmal, da wer langzeiterwerbslos ist, also darauf beziehen sich ja vielfach die Instrumente, die arbeitsmarktpolitischen Instrumente, da wer langzeiterwerbslos ist, sich den Anforderungen als sich nicht gewachsen erwiesen hat, für den ist intensive gesundheitliche Betreuung nötig. Und so lässt sich konsequenterweise das SGB II auch als Genesungsprogramm für Erwerbslose verstehen. Deshalb, besonders Menschen mit psychischen und physischen Einschränkungen benötigen Chancen auf eine Wiedereingliederung in das Arbeitsleben. Helfen können bedarfsgerechte Angebote, die nicht direkt auf den Arbeitsmarkt zielen, mit Methoden wie aufsuchende Hilfe und Telefoncoaching. Das ist das, was wir jetzt irgendwie in der Corona-Zeit öfter hatten tatsächlich, dass also viele, die neu in Hartz IV gekommen sind, haben ja sehr geschworen, sag ich mal so, auf diese digitale Antragstellung und auch die Telefonnummer freiwillig abgegeben. Das konnte man ja kaum blockieren, weil wir die Leute auch nicht erreicht haben. Und tatsächlich hatten wir jetzt Leute, die bei Maßnahmeträgern, zu Maßnahmeträgern hin sollten, wie zum Beispiel SBH Nord, die dann wirklich bei den Leuten geklingelt haben und auch die Nachbarschaft befragt haben. Auch das ist eine Praxis, die die Mitarbeiter in den Jobcentern, Behörden entlastet, weil dann die Träger die Aufgabe übernehmen, Hausbesuche zu machen. Zu dem Markt, zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten gehört Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Betreuung minderjähriger Kinder. Wir werden Frauen gezielt mit passenden Angeboten unterstützen. Generell werden wir Angebote stärker mit der Sprachförderung im alltagspraktischen Zusammenhang verknüpfen. Dann das Einstiegsgeld, das kennen alle, Eingliederungsgeld und Darlehen für Selbstständige. Ein Eurojobs, Teilhabe-Chancengesetz, freie Förderung, schulische und berufliche Qualifikation in enger Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Jobcentern. Aber wie gesagt, die Mittel sind ja dafür runtergeschraubt worden massiv. Es gab jetzt nicht nur von den Wohlfahrtsverbänden, sondern auch von dem Verein Bundesnetzwerk der Jobcenter. Die haben auch gefordert im Mai jetzt, dass aufgrund der gestiegenen Preise der Inflation, dass sofort das Geld angehoben werden muss und am besten noch ab 1. Juni 100 Euro haben die verlangt, dass die Bundesregierung sofort reagieren muss und allen ab Juni jeden Monat 100 Euro mehr zahlen muss. Das ist natürlich nicht durchgekommen. Also ist ja irgendwie eine erstaunliche Ecke, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also im Moment hört sich das so an, als wenn die Regelsätze um ca. 10%, also 40, 50 Euro steigen sollen. Die Inflation gemessen an den Verbraucherpreisen liegt derzeit bei 7,8%. Die realen Preissteigerungen für Hartz-IV-Beziehende und Geringverdienerinnen werden aber höher geschätzt, sie ungefähr bei 15% oder mehr. Im Mai erhöhten sich die Verbraucherpreise im Vergleich zu Mai 2021 in Berlin um 8,6%. Die Nahrungsmittelpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat in Berlin um 12,4%. Die Ausgaben für Essen und Trinken, dafür haben wir ja 155,80 Euro, also 5,19 Euro im Monat, stellen mit etwa 35% den größten Ausgabeposten des aktuellen Regelsatzes von 449 Euro dar. Gegenüber 2021 stiegen am stärksten 53% für Öle und Fette, 28% bei Mehl. Die Preisanstiege bergen ganz reale Gefahren, etwa der Mangelernährung. Im Jahr 2019 wertete das Statistische Bundesamt Zahlen aus der EU-Datenbank SILK aus und kam zu dem Ergebnis, dass jeder dritte Erwerbslose sich nicht jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten kann. Natürlich verdient der Staat auch an den Preissteigerungen bei Lebensmitteln, aber insbesondere bei Strom, Gas und Kraftstoffen über die Mehrwert- und Mineralölsteuer kräftig mit. Im ersten Quartal 2022 wuchsen die Steuereinnahmen um 18,1%. Die Stromkosten sind in den Regelleistungen, dem Posten Wohnen, Energie, Wohninstandhaltung in Höhe von derzeit 36,41 Euro enthalten. Das war in 2005 noch 20,74 Euro. Der Preisanstieg von Energieprodukten, die Haushaltsenergie, verteuerte sich im Vergleich zum Vorjahr fast um 40%. Eine relevante Gruppe hat Probleme, im Winter ihre Wohnung angemessen zu heizen. Kein Licht, kein warmes Wasser, keine warme Mahlzeit, keine gewaschene Wäsche. Es gab 2018 350.000 Energiesperren. Im Jahr 2018 seien 19 Millionen Bundesbürgerinnen von Armut betroffen, so das Statistikamt der EU-Eurostat. Die Kinderarmut gilt in Deutschland als besonders gravierend. Es leben rund 6 Millionen allein von Hartz IV. Das ist jetzt irgendwie SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und so nicht mit einberechnet. Ne? Abgänge sind vorwiegend in die Rente ab 63. Neben all dem ganzen Paket ist natürlich auch die Antragsverschleppung, das haben wir jetzt in Hartz IV-Zeiten besonders erlebt, Antragsverschleppung, Antragsannahmeverweigerung und Kürzungen, willkürliche Kürzungen und Sanktionen existenzgefährdend. Der Regelsatz orientiert sich an den privaten Verbrauchsausgaben der unteren 15% der Einkommensabhängigen. Die Daten erhebt das Statistische Bundesamt und wertet circa alle 5 Jahre die Daten von mehr als 55.000 Haushalten, das war 2018, über 3 Monate aus. Seit 2011 kommt es zur jährlichen Fortschreibung der Regelsätze. Die ist nicht gekoppelt an Lohn oder Inflation. Formal entscheidet der Bundestag bisher nach Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales über die Höhe der Regelsätze. Diese seien natürlich wissenschaftlich. Mein Fazit zum Bürgergeld. Ich will euch nicht erschlagen, es soll auch nicht entmutigen, bitte. Wir kennen den ganzen Fall, ist ja schon. Also meiner Meinung nach bleibt das Bürgergeld ein Angriff auf soziale Mindeststandards. Und jeder soll sich sagen, der in Hartz IV landet, da möchte ich nicht landen, deshalb gehorche ich. Die SPD steht als Partei für einen starken Staat und möchte ihre Klientel bedienen. Also vorwiegend Staatsdiener wie Bullen, Lehrer, Finanzbeamte, Jobcenter-Mitarbeiter, Feuerwehrleute und Angestellte wie Sozialarbeiterinnen, Krankenschwestern, Angestellte, Kulturschaffende, Journalisten und so weiter. Demzufolge hat sie ein starkes Interesse für dieses Klientel, das Schreckgespenst Hartz IV offiziell zu beenden. Wir lassen niemanden im Stich, so das Versprechen von Hubertus Heil. Die ersten 2 Jahre ist alles nicht so schlimm und danach habe ich eher einen Job, werden viele denken, wenn das Bürgergeld kommt. Die Agenda 2010 war ein Paradigmenwechsel auch für die SPD hin zum schlanken Staat und Ausbau des europaweit besten Niedriglohnsektors, der immer wieder auch erhalten und erneuert werden muss. Hartz IV sei ein Bürokratiemonster, sagen die Regierenden jetzt. Daran sind sie sich einig. Wenn also pauschaliert wird, die Wohnkosten, Einkommensanrechnung wird vereinfacht wird bei Sanktionen und der horizontalen Einkommensanrechnung und ausgelagert werden zum Beispiel Hausbesuche über genannte aufsuchende Sozialarbeit der Maßnahmeträger, dann werden die Regeln verschlankt. Der Staat verfolgt also weiter das Ziel, den Preis der wahren Arbeitskraft zu drücken und dem Kapital billigstes Menschenmaterial zuzutreiben. So bleiben Lohnhöhe, Lohnnebenkosten und Grundsicherung eine Machtfrage. Unterbrochene Erwerbs- und Sozialversicherungsbiografien sind für viele, insbesondere für nichtdeutsche Arbeiterinnen, der Regelfall. Höchst prekäre, irreguläre Arbeitsformen sowie unterbeschäftigtes Elend bei gleichzeitiger Überausbeutung bleiben uns erhalten. Das Einkommen, hier die Regelleistung, deckt nicht die realen Lebenshaltungskosten, kommen der Inflation nicht hinterher. Das hast du ja eben auch schon deutlich gesagt. Auch die Gruppe derer, die besonders drangsaliert werden, wie die unter 25-Jährigen, Alleinerziehende und Migrantinnen, bleiben weiterhin im Visier der Behörden. Es kommt eine Verstetigung und Intensivierung der Verfolgung Erwerbsloser und Aufstockerinnen bis in die Wohnung durch Maßnahmeträger. Maßnahmeträger haben eventuell weniger Auflagen als Außendienstmitarbeiter der staatlichen Behörden. Also bei den Maßnahmeträgern gab es ja, als Hartz IV begonnen hat, auch so ein bisschen Wirrwarr und es wurde geguckt, wie jetzt bei den Corona-Tests, wer betrügt, fliegt raus. Also ne, es gibt ja jetzt so einen bereinigten Maßnahmeträgermarkt, der irgendwie lange in Übung ist und sein Geschäft versteht. Ihr hörtet einen Vortrag, der am 20. Juni im Stadtteil Lunte in der Weisestraße in Neukölln aufgenommen wurde. Vielen Dank an die Vortragenden und auch an die Lunte, dass es möglich war, dort die Aufnahmen zu machen. Ihr hört schon, dass die Weisestraße im Hintergrund gerade am Ende des Vortrags sehr laut ist. Das lag daran, dass aus Corona-Schutzgründen natürlich Leute mit Abstand saßen und Türen und Fenster geöffnet waren, sodass viel Lärm auch von der Straße hereinkam. Kann es leider nicht ändern. Wir sind ein armes Radio mit eher beschränkten Mikrofonie, aber ich glaube, ihr konntet schon ganz gut verstehen, was die beiden Leute zu erzählen hatten und werdet euch schon eure Gedanken über die geplanten Gesetzesänderungen zum Bürgergeld machen können damit. Run the syndication! Run the- So, wir haben uns hier die Thrash-Mettler aus Barcelona namens Crysex for Raptors in the Kitchen warnen. Möchte ich nochmal auf unseren Podcast hinweisen, der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Da findet ihr in wenigen Stunden den Mitschnitt dieser Sendung, als natürlich auch vieler weiterer aus diversen Jahren Radioaktiv, die wir produziert haben. Und das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Wir haben ja heute einiges über ihn gehört. Wir hoffen, dass er bald freikommt, dass er nach Berlin kann und einen neuen Jingle für uns aufnehmen kann. Denn dieser hier, der ist schon sehr, sehr alt. Den hat er mal im Todestrakt in den 90er Jahren aufgenommen. Aber den hört er jetzt. Und ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Markus. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.